WDR 3. Drei Achtel auf G bitte und ein langes S. Dazu bitte noch von der Eroica. Danke. Beethovens gigantische fünfte und dritte. Zusammen mit den Sinfonien 1, 2 und 4. Gespielt vom WDR-Sinfonieorchester unter Jukka-Pekka Saraste. Die Beethoven-Zyklen. Am Freitag und Samstag um 20 Uhr live im WDR 3 Konzert. Und live im Videostream auf wdr3.de. Es ist 19 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Udo Stiel. Guten Abend. Das ist heute ein historischer Schritt. Heute legen wir den Grundstein für eine europäische Sicherheits- und Verteidigungsunion. Verteidigungsministerin von der Leyen hat in Brüssel das PESCO-Abkommen unterzeichnet. 23 von 28 EU-Staaten vereinbaren darin, militärisch enger zusammenzuarbeiten. Die Vereinbarung sei keine Konkurrenz zur NATO, betonte die CDU-Politikerin. Holger Roman, WDR Brüssel. Innerhalb der nächsten 2 bis 3 Jahre sollen unter dem Dach der PESCO erste konkrete Projekte verwirklicht werden. Ein permanentes militärisches Hauptquartier für EU-Auslandseinsätze gibt es bereits. Laut Chefdiplomatin Mogherini liegen über 50 weitere Vorschläge auf dem Tisch, von der Aufklärungsdrohne bis zum mobilen Krankenhaus. Letzteres übrigens eine Initiative Deutschlands, genauso wie ein gemeinsamer Offizierslehrgang oder ein Logistikzentrum für Truppentransporte. Bundesumweltministerin Hendricks hat sich zufrieden gezeigt mit den bisherigen Verhandlungen auf der Weltklimakonferenz. Sie dankte auch den Bürgern der Stadt Bonn. Sie seien hervorragende Gastgeber. Für zusätzlichen Druck sorgte heute die Nachricht, dass der weltweite CO2-Ausstoß nach 3 Jahren Stillstand erstmals wieder angestiegen ist. Jakob Mayer, WDR Bonn. Die Vertreter aus 196 Staaten arbeiten an einem Regelwerk, das helfen soll, die Klimaschutzvereinbarung von Paris umzusetzen. Das Ziel, die Erderwärmung unter 2 Grad zu halten. Diskussionen gibt es darüber, was Industriestaaten in den kommenden 3 Jahren fürs Klima tun müssen, bevor ab 2020 der Pariser Klimavertrag greift. Schwellenländer wie Indien verlangen ein klares Signal, dass die Industrieländer ihre früheren Zusagen, zum Beispiel aus dem Kyoto-Abkommen, ernst nehmen. Umweltministerin Hendricks erklärte, dass Deutschland und die EU ihre Verpflichtungen einhielten. Die Ministerin ist nach eigenen Worten überzeugt, dass es auf dem Bonner Gipfel gelingen wird, entsprechende Vertrauenssignale auszusenden. Und jetzt weitere Meldungen. Im Erdbebengebiet an der Grenze zwischen dem Iran und dem Irak steigt die Zahl der Todesopfer. Nach Angaben des iranischen Krisenstabs kamen mindestens 415 Menschen ums Leben. Mehr als 7000 wurden verletzt. Die meisten Todesopfer soll es im West-Iran geben. Die UNO hat internationale Unterstützung zugesichert. Die Ausbeutung und Folter von Flüchtlingen auf der Mittelmeerroute soll gestoppt werden. Dafür will sich die sogenannte Kontaktgruppe Mittelmeer aus Vertretern europäischer und afrikanischer Länder einsetzen. Sie hat sich heute in der Schweiz getroffen. Geplant ist zum Beispiel, dass UNO-Vertreter und internationale Hilfsorganisationen Zugang zu libyschen Flüchtlingslagern erhalten. Die EU streicht die frühere kolumbianische Guerillagruppe FARC von ihrer Terrorliste. Es ist die Konsequenz aus dem Friedensabkommen, das die FARC mit Kolumbiens Regierung schloss. Die FARC entwaffnete sich und tritt nun als Partei auf. In den 50 Jahren als Guerilla tötete die Gruppe mehr als 250.000 Menschen. WDR aktuell. Aus der Region. Ein peruanischer Bauer, der gegen den Energiekonzern RWE klagt, hat vor dem Oberlandesgericht Hamm einen Teilerfolg errungen. Die Richter entschieden, dass zunächst Gutachter klären müssen, ob RWE für den Klimawandel in den Anden mitverantwortlich ist. Andrea Gruss, WDR Hamm. Der Jubel bei den peruanischen Bauern und seinen Anwälten war riesig. Anders als das Landgericht Essen haben die Richter bei der Berufungsverhandlung die Klage nicht abgewiesen. Sie halten es für möglich, dass RWE mit seinen Kraftwerken mit dafür gesorgt hat, dass ein Gletscher in den Anden schmilzt und dadurch ein Bergsee überlaufen könnte. Der Bauer wohnt in einem Haus unterhalb des Bergsees und hatte RWE verklagt, sich an Schutzmaßnahmen zu beteiligen. Nun werden Gutachter bestellt, das Verfahren könnte Jahre dauern. Und das Wetter in Nordrhein-Westfalen, es ist wechselnd bewölkt, gelegentlich fallen Regenschauer, die Temperaturen liegen am Abend bei 3 bis 7 Grad. In der kommenden Nacht lockern die Wolken auf und es wird klar, die Werte gehen auf plus 3 bis minus 2 Grad zurück. Morgen wird es dicht bewölkt, mit einigen Regenschauern, die Temperaturen erreichen in Siegen 8 Grad, in Bergkamen 10 Grad und in Mönchengladbach bis zu 11 Grad. Das war WDR aktuell. WDR 3. Hörspiel. Kennen Sie den Werwolf? Ein unheimliches Wesen zwischen Mensch, Mann und Hund. Bei Vollmond kommt es aus den Wäldern und fällt am liebsten junge Frauen an. Es heißt, keine von ihnen habe so einen Überfall je überlebt. Es sei denn, sie wurde in Hollywood attackiert. In Horrorfilmen schließlich sterben die jungen Frauen nicht, sie werden selbst zu Werwölfen, triebgesteuert, brandgefährlich. Jetzt kommt der Werwolf auch ins Hörspiel und überlässt es ihrer Fantasie, was am Ende übrig bleibt von seinem Opfer, der liebreizenden Leontine. Was das Hörspiel ihnen nicht überlässt, ist die Antwort auf die Frage, was denn eigentlich romantisch daran sein soll, wenn ein Mann den Freifahrtschein bekommt für seine Triebe. Ob mit Wolfskostüm oder ohne, die Antwort, nichts daran ist romantisch, alles dafür Projektion und feuchter Männertraum. Hugo, der Wolf, eine Steampunk-Romanze von Ulrich Bassange. Es soll so einen Wald geben und da steht so ein Zigeunerlager. Und die Zigeuner sollen von echten Sinti und Roma gespielt werden. Okay. Und die sollen tolle Kostüme tragen und der Wald soll natürlich echt sein. Und die Dorfbewohner kommen später durch den Wald mit ihren Fackeln und ihren Morgensternen und ihren Mistgabeln und wollen das Monster töten. Und überall soll Nebel sein. Oh ja, cool. Hugo der Wolf. Eine Steampunk-Romanze von Ulrich Bassange. Ich drücke auf den Knopf und wenn ich auf den Knopf gedrückt habe, darf ich alles, was ich vorher nicht durfte. Die Sau rauslassen. Wie aus dem Gerichtsbuch zu Bebburg im Kölnischen Lande zu sehen, sei einer namens Stumpfpeter genannt gerichtet worden, weilen er einen Teufel zur Beischläferin über 20 Jahre gebrauchet, welche ihm einen breiten Gürtel gegeben und, wann er solchen um sich gebunden, hab er und andere Leute gemeinet, er wäre ein Wolf, habe auch in solcher Gestalt 15 Knaben erwürget, deren Hirn er nur gefressen. Heute Nacht hatte ich einen seltsamen Traum. Sämtliche Zähne waren mir herausgebrochen. Mein Mund war voller Blut. Ich erwachte in kaltem Schrecken und befühlte mein Zahnfleisch. Jeder Zahn war an seinem Platz. Ach, Vater, welch furchtbarer Alb. Lasst euch anblicken. Zumindest seht ihr nicht mehr so elend aus. Noch warf mir heute kein Spiegel mein Antlitz zurück. Trauen für wahr. Meine Kräfte kehren wieder, liebstes Kind. Vielleicht liegt es an dem wunderbaren Kaffee. Oder am Wetter. Um unseres Erlösers willen. Mich schon wieder. Gott sei Ihrer Seele gnädig. Was ist denn geschehen? Es dauert mich zu berichten. Drunten im Tal wurde ein Zigeunermädel zerfleischt, Fräulein Leontine. Oh, und was noch schlimmer was ist... Was denn, Gottliebe? Sagt an! Nicht schauen! Seine schlimme Lust hat dieser Teufel an ihr gestillt. Nein, nein, ich will es nicht hören. Sie war doch noch ein Kind. Aber die Spuren deuten... Auf ein Wolf! Ich fürchte ja, Graf Hugo. Es wird immer von Schuld gesprochen, aber letzten Endes wird ihm doch seine Schuld abgekauft. Er kann ja nichts dafür. So ist es. Der Werwolf ist der unschuldig Schuldige. Er ist aus Versehen, wird er immer böse. Ja. Ein neuer Morgen taucht alles in sein verfluchtes Licht. Ein neuer Morgen. Und immer noch steht der blutige Mond am Himmel. Der blutige Mond. Als wollte er der Sonne trotzen. Der Sonne trotzen. mich wäscht kein Wasser rein. Und wüsche ich vom Sonnenaufgang bis zur schwarzen Mitternacht. Das Blut bleibt kleben. Mag auch der Pelz verschwinden. Und jedes Mal wächst mir eine graue Strähne mehr auf dem Kopf. Wo sind meine Kleider? Meine Schuhe? Wo ist mein Portemonnaie? Wo war ich in dieser Nacht? Was habe ich getan? Die Dunkelheit wich hier aus der Welt, wenn ich endlich den Tod fände. Reinwasser möchte ich saufen, bis dass mir der Magen übergeht. Ah, schlimmer werden meine Träume. Ich wusch mir heute Nacht das Blut von den Klauen. Mit Fell bedeckt war ich wie ein Tier. Und doch konnte ich fühlen und denken wie ein Mensch. Und ich dachte an eine Mordtat und konnte mich nicht erinnern. Hier, nehmt vom schwarzen Kaffee, lieber Vater. Der vertreibt die Chimären. Kein Mensch verdient solche Albträume. Voll krass. Kein Mensch verdient ein Dasein in solch trostlosen Mauern. Umgeben von Wölfen, die in den winterlichen Wäldern umgehen und an der Seite eines melancholischen alten Narren. Zu gerne, Vater, harr ich aus bei euch. Es ist mir heilige Kindespflicht und Freude zugleich. Zieh von dannen, Leontine. Verlass die Burg des Schreckens. Ein schöneres Leben soll dir werden. Ein braver Mann sei dir vergönnt. Das sind in der Tat zwei verschiedene Dinge, Graf Hugo. Seit deine Mutter in die bessere Welt gegangen ist, gibt es kein Licht mehr in meinem Leben, außer dir. Und dennoch sage ich dir, verschwende deine Jugend nicht auf der Wolfsburg. Dieser Ort ist verflucht. Und die Sprache, was ist das für eine quälende Sprache? Die quälende Sprache stammt aus dem 19. Jahrhundert. Ein Licht, sagt dir Graf Hugo. Ein helles Licht wie das junge Fräulein mag ich vielleicht nicht sein. Doch allemal ein treuer Wildhüter und guter Freund. Vergebt einem törichten Greise das Faseln, wackerer Schildknecht. Wen bringt ihr da herein? Das ist der Dr. Vrukulak. Guten Morgen, Fräulein Gräfin. Guten Morgen, Erlaucht. Guten Morgen. Mit seinem Vater hab ich gejagt auf Wildsauen und Wölfe. Dem Knaben habe ich Rohrflöten, Zwillen und Entenpfeifen geschnitzt. Und nun ist der kleine Mann ein großer Arzt geworden und hat mir zugesagt, all sein Geschick auf euer Leiden zu verwenden. So viele Quacksalber waren schon auf der Wolfsburg. Haben mir mein schlechtes Befinden gelassen, aber mein gutes Geld genommen. Nehmt's mir nicht übel, Doktor. Gering ist mein Vertrauen in die ärztliche Kunst. Der Dr. Vrukulak versteht sich auf die Melancholie. Er hat in Basel und Leiden studiert und schon so manchen von der schwarzen Galle geheilt. Ach, Vater, lass den Mann sein Glück versuchen. Ihr könnt wahrlich jede Hilfe gebrauchen. Du weißt, ich kann dir nichts abschlagen, Leontine. Sei es also. Seid mein Gast, guter Doktor. Gott liebe ihn, bereite dem Doktor das Zimmer im Wolfsturm. Oh, mit Freuden, Fräulein Leontine, mit Freuden. Sehe ich an mir hinunter und erblicke entsetzter Blick, schnell nach rechts und links. Da stehen andere neben mir, mit dem Rücken an die Mauer gelehnt, wie rastende Flaneure, Wölfe, Wolfsmenschen, Menschenwölfe. Manche allein, manche in Gruppen von zwei oder drei, in einer Art schweigender Unterhaltung. Einige haben die Arme verschränkt, sie scheinen auf irgendetwas zu warten. Keine der Bestien schenkt mir Beachtung. Es ist noch nicht dunkel, als der Vollmond aufgeht. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Schildknecht, seit den Tagen meiner Kindheit kenne ich dich nun. Aber noch nie habe ich deine Miene so sorgenvoll gesehen. Ach, Wolfgang, es hängt ein Dunkel über der Wolfsburg, seit der alte Graf krank ist. In tagelangen Absenzen vergräbt er sich in seinem Schlafgemach, in Wolfsfelle gehüllt. Er duldet niemand an seinem Bette, außer Leontine. Aber das arme Mädchen wird selber bleich und still wie ein Nachtschatten. Verdammt, ich will, dass ich mittritte. Was sagst du? Ja, darum wolltest du in solcher Eile, dass ich mit dir reite. Ja, ich hatte das Gefühl, nur du könntest helfen. Leicht war es nicht, dich zu finden. Ist denn das mit dem Werwolf, ist das die individuelle Geschichte deiner Hormone oder der männlichen Hormone oder ist das... Also Autor und Werk möchte ich immer auch gerne in natürlich, das halten wir ja gerade hier jetzt total sorgsam auseinander. Was ist denn der Werwolf heute? Ist das das Monster? Der Werwolf, das sind natürlich Triebtäter und Serientäter und natürlich sind die wie Quartalsäufer, die haben Anfälle und ziehen aus und schlachten halt meistens Mädchen. Was löst die Anfälle aus? Es scheint der Vollmond zu sein. Ebenso die Zeit davor und danach. Wie bei den Frauen, wenn die ihre Zeit haben. Und immer kommt es auf 10 Tage. Danach wird es besser. Er erholt sich, spricht wieder. Gibt es Dinge, die ihn grämen? Ja, bei der Geburt des Fräuleins ist die Gräfin gestorben. Nein. Er ist nie darüber hinweggekommen. Was wünscht Graf Hugo zu essen, wenn er solcher Art erkrankt ist? Nichts außer rohem Fleisch. Ei. Ich muss ihm das Wildbret schießen und er will es roh und blutig. Er geht nicht zu Tisch, er verschlingt es auf seinem Lager. Das ist die schwarze Galle. Sie lässt die Säfte langsamer fließen. Da stehen der Schwermut alle Tore offen. Die Seele hängt in manchem vom Körper ab. Ich werde ihn zur Ader lassen. Ich vertraue dir in allem. Du sollst wissen, Graf Hugo ist nicht knauserig. Zumal ihm das Wohlbefinden seiner Tochter am Herzen liegt. Ja, das Fräulein. Werde ich ein wenig schröpfen. Wie bitte? Blut abzapfen oder was? Das ist ja ekelhaft. Das Fließen der Säfte ist das Alpha und Omega. Hm. Alles Weitere fügt sich. Sie ist ja eine wahre Schönheit. Ja. Da! Da hebt es wieder an! Was? Schnell! Gottlieb, Gottlieb! Was ist denn? Oh Gott! Was machen wir jetzt? Oh Gott, was ist mit ihm? Ich weiß, was ist? Aber das fällt ja hinter die Bemühungen zurück, die wir in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten kulturell unternommen haben, um diese Erscheinungen A, irgendwie in den Griff zu kriegen und B, künstlerisch zu fassen und zu kanalisieren. Diese Stoffe. Ja, ganz simpel gesagt, es ist Teil der Gegenaufklärung. Also so ein Rollback. Das ist ein Rollback und Romantisierung von archaischen Zuständen und Gegebenheiten. Bei den frühen Teufelsopfern füllten die Alten einen ausgehobenen Graben mit warmem, dampfendem Blut und sahen dann schwanke und blasse Schatten aus Erdhöhlen und den Tiefen der Nacht entsteigen und herbeieilen. Mit der blutigen Spitze des Schwertes beschrieben sie den Zauberkreis, entzündeten auf den mit Asphodel und Eisenkraut umkränzten Altären Feuer aus Lorbeer, Zedern und Zypressenholz. Dann schien dunkler und kälter die Nacht. Der Mond sank hinter Wolken. Man hörte das Raunen der um den Kreis drängenden Gespenster und klagen. Heulten Wölfe durch die Nacht. Geht aus, sag ich. Geht aus mit euch allen. Keinen will ich sehen. Vater, so beruhigt euch doch. Ich hol Wasser. Schildknecht, halte ihn fest. Ich muss ihm Morphium spritzen. Bleib mir vom Leib, Quacksalber! Es wirkt gleich besser, Graf! Er ist stark wie zwei Bären! Lass los! Aber Herr Graf, lass mich den Schweiß abwischen! Verzeiht mir, euer Erlaucht! Er schläft. Das Mittel hat gewirkt. Oder der enorme Kinnstreich. Erzählt mir alles genauestens, Fräulein Leontine. Gestern Abend sollte ich bei ihm wachen, bis er eingeschlafen wäre. Da überkam mich selbst die Müdigkeit und ich nickte im Sessel ein. Ein eisiger Hauch weckte mich. Das Fenster war aufgerissen. Schnee pfiff in die Schlafkammer. Auf dem Sims stand Vater geduckt im wehenden Schlafgewand und starrte in die Nacht, als wolle er hinabspringen. Wölfe heulten in der Ferne. Ich erstarrte. Wenn man ihn in solchem Zustand weckte, könnte er die Zinne hinabstürzen. Nach einer Ewigkeit drehte er sich um. Als hätte er plötzlich meine Furcht und Besorgnis gespürt. Doch sein Gesicht war zur Fratze verzerrt, die Augen in die Höhlen zurückgefallen, nur das Weiße noch zu sehen. Eine temporäre Absenz. Es war grauenhaft. Das war nicht mehr mein Vater. Ich schrie aus vollem Hals. In einem Satz sprang er über das Bett und verfehlte mich. Das sind gute 10 Fuß. Erstaunlich. Wie in so einem Exorzistenfilm. Nun ruht der Graf. Gott sei es gedankt. Die Wacht halte ich bei ihm. Geht schlafen, Fräulein Leontine. Helft uns, Doktor. Komm mit in den Wolfsturm, Fräulein Leontine. Die Säfte wollen fließen. Ich werde euch Egel setzen. Blutegel? Nö, kannst behalten. Boah, wie eklig. Lag der Kranke in tiefstem Sopor und als alle angewandten Reizmittel als Moschus, Kampfer, Naphthen, Umschläge aus kochendem Wasser auf den Unterleib, Brennen der Kniekehlen mit glühenden Nadeln, um die fast erloschenen Lebensfunken zu erwecken, vergebens versucht waren, entschloss ich mich zur Einspritzung von 1 Skrupelkampfer in arabischem Gummischleim in die Vene. 1 Stunde nach der Operation erhielt der Kranke das Bewusstsein wieder und mit dem geöffneten rechten Auge erkannte er alle Gegenstände, auch sprach er. Was ist geschehen? Einige Worte. Wo bin ich? Still, nur still. Ihr seid in eurem Schlafgemach. Alles ihr hattet einen Anfall von Noktambulismus, Graf Hugo. Fast wäret ihr aus dem Fenster gestürzt, Vater. Mir träumte, ich sei ein Wolf. Das macht das stete Heulen der Bestien in den Wäldern. Ich inszenierte ja nicht 1:1 als Schauerkassetten. Ja, so als lustige Europa-Hörspiele. Doch, das machst du ja schon. Von Jekyll und Hyde. Totales Kulissenhörspiel. Das ist ja so, als ob du aus abgebrannten Streichholzstiften eine Schlacht nachbildest. Eine Kathedrale, bitteschön. Weissagungen, Handlesen, Aura schauen, eure Zukunft euer Glück, eure Liebe. Oh ja, das will ich wissen. Vater, Dr. Vrucola, kommt ihr mit? Aber natürlich, wenn ihr es wünscht. Für solchen Unsinn bin ich zu alt. Meine Zukunft liegt hinter mir. Aber ihr könnt gern hineingehen. Ein Zeichen sehe ich da auf eurer Stirn. Hinfort. Lasst mich zufrieden, Zigeunerin. Man kann ja auch kein Kino im Radio machen, obwohl viele Leute das behaupten. Die Brechung liegt ja allein schon in der Wahl des Mediums, dass ich so eine sehr stark optische Geschichte wie den Werwolf, dass ich den im Radio darstelle. Hier herein, bitte sehr. Der Herr Doktor auch die Hand lesen? Danke, nein, ich bin nur der Begleiter. Ach so. Das kostet 2 Gulden. Danke. Junges Fräulein, zeigt mir eure Hand. Wohlstand ist vorhanden, sagt Jupiter. Da gibt es keine Not. Ah, der Venusberg ist kräftig. Das heißt, ihr seid von sinnlicher Veranlagung. Da wird der junge Herr seine Freude haben. Zügle deine Zunge, Weib. Lass sie doch, ich finde das amüsant. Ist doch cool. Und jetzt eine Faust machen, bitte sehr. Nein, Kinderlein sehe ich keine. Mehr kann ich euch nicht sagen. Ihr müsst jetzt gehen. Aber was ist denn? Ich darf nicht. Frag nicht weiter. Geht. Werde ich sterben? Gibt es ein Unglück? Hier hinaus, bitte. Krasse Witch. Um alles in der Welt, was hatte denn das zu bedeuten? Sie war ganz aufgebracht. Womöglich, weil jüngst das Kind gemeuchelt wurde. Das ist sehr betrüblich, doch die Polizei wird sich gewiss um Aufklärung bemühen. Was hat dir die Zigeunerin jetzt eigentlich geweissagt? Dass ich wohlhabend und lebensfroh bin. Das war mir bereits bekannt. Elender Aberglaube. Da wir nun so unversehens vertraulich wurden, darf ich etwas nachtragen? Mein Name ist Wolfgang. Lol, voll blöder Name. Wo ist überhaupt Vater? Graf Hugo? Graf Hugo! Auf jeden Fall müssen wir ja noch die vollbartknüsselige, privatschlüpfrige Bassonschaftigkeit unterbringen. Dazu sollten wir vielleicht die Hauptdarstellerin hereinbitten. Gerne, ja? Ob der das schon aufgefallen ist. Das Stichwort. Genau. Hallo. Hallo. Hallo, Friederike. Gerade bin ich in den Stallungen und versorge die Stute des Grafen, als sich ein Trubel im Haus erhebt. Das Pferd scheut. Mühsam beruhige ich das Tier und eile nach oben. In der Küche, die Fensterscheibe zerbrochen. Die Gottliebin liegt am Boden, das Gewand zerrissen, die Brust zerfleischt. Jede Rettung kommt zu spät. Als ich zum Fenster stürze, ist weit und breit nichts zu sehen. Ach weh, lasst mich zu ihr. Mutters Stadt vertrat sie mir. Ihr dürft da nicht hinein. Zu grausig ist der Anblick. Das ficht mich nicht an. Ich will zu ihr. Ich will mich verabschieden. Ich bin der Arzt. Ich gehe zuerst hinein. Nimm einstweilen auf der Chaise Longue Platz. Doch zuvor noch eine Frage. Ehrenfester Schildknecht, habt ihr den Grafen gesehen? Wir verloren ihn auf dem Zigeunermarkt aus den Augen. Vorhin trat er ein und ging stracks in sein Gemach. Ich fürchte, die Absenzen kommen wieder. Das mag wohl zutreffen, denn noch ist Vollmond. Lasst mich nach der armen Gottliebin sehen. Also die Frage an Leontine bzw. an die wirkliche Frau, die sie sprechen muss, ist ja, ob dir derjenige, der das zu Papier bringt, auf diese Art und Weise irgendwie suspekt ist. Lustigerweise, ich habe ihn mir ganz anders vorgestellt. Optisch? Mhm. Wie denn? Älter und so dünn und verhärmt, so ein bleicher Mann, der in seinem schlecht beleuchteten Zimmer sitzt und dieses Schauermärchen schreibt. So, nee. Das ist ja kein Märchen, entschuldige. Mit der Hand. Ich habe euch zugehört. Stimmt, ich habe die Bewegung mit der Hand gemacht. Und dann habe ich mich gefreut, dass er auch Musiker ist, als ich ihn gesehen habe. Weil das ist doch dann sinnenfroher auch, obwohl er nur Bassist ist. Das sieht mir wieder nach einer Wolfsattacke aus. Der harte Winter treibt die Bestien bis in die Dörfer. So beruhigen Sie sich doch, Gnädigste. Sie war so gut zu mir. Ja, ganz wirklich. Kommen Sie, ich bringe Sie. Die Wölfe verlieren jede Scheu. Was mir seltsam deucht, Herr Inspektor. Die Gottliebin weist Zeichen einer Notzüchtigung auf. Der Täter konnte sein Werk nicht vollenden, da ihn Schildknechts Eintreffen aufstörte. Kein Wolf tut einer Frau Gewalt an, wenn ich nicht irre. Das lässt die Sache in einem anderen Licht erscheinen, Dr. Vokulak. Wir müssen die Leiche obduzieren lassen. Tun Sie das. Sie werden meine Worte bestätigt finden. Wolfgang. Ja, furchtbar langweilig. So ein Saubermann. Ach, ist es ganz ja. Und ein Besserwisser und ein... Sprechweise auch merkwürdig immer. Merkwürdige Sprechweise. Alemannische. Ja. Eine Wolfsplage, sagt der Inspektor. Wohlsein. Eine Wolfsplage. Ich sage dir, den Wolf, der eine Frau schändet, habe ich noch nicht gesehen. Das ist kein Wolf. Es ist ein Werwolf. Wie meinen? Er hat recht. Wie ist das? Das ist Knappwurst. Darf ich mich vorstellen? Knappwurst. Ja. Ich bin der Bibliothekar auf der Wolfsburg. Zu meinen Aufgaben gehört es, das Familienarchiv zu verwalten. Ein klandestines Dasein führt ihr da. Ich habe euch in einigen Tagen, die ich nun hier schon weile, nicht zu Gesicht bekommen. Wer sagt mir, dass ihr nicht der Schänder seid? Seht, nur mit Mühe kann ich mein Stübchen über der Bibliothek verlassen. Ein hartnäckiges Beinleiden zwingt mich zur gemäßigten Bewegung, Dr. Vokulak. Das kann ich bezeugen. Woher weiß er meinen Namen? Sei es drum. Schildknecht hat recht. Es ist ein Werwolf. Ihr meint, wie in den Ammenmärchen. Vollmond, Wolfswurz, Silberkugel. Ebenso. Würde ich deine nüchterne Art nicht kennen, Schildknecht, müsste ich glauben, dass du den Verstand verloren hast. Seit alters her liegt ein Fluch auf der Wolfsburg. Dank, mein Lieber. Graf Hugos Familie geht in direkter Linie zurück auf den ersten Earl of Chester, genannt Hugo der Fette, weil er bei seinem Tod am 27. Juli des Jahres 1101 so dick war, dass er kaum mehr zu gehen vermochte. Seinen zweiten Beinamen, Hugo der Wolf, erhielt er für seine Eigenart, sich in das Fell eines Wolfes zu kleiden, dergestalt, dass die aufgeklappten Kiefer des Tieres ihm als Helm dienten. Also ehrlich gesagt, mein Friederike-Geschmack ist natürlich der Hugo. Stellst du mir den Hugo hin und den Dr. Rucola, dann würde ich mich immer für einen Hugo entscheiden. Auch mit dem Wissen, sich die Finger verbrennen zu können oder sogar, dass man vielleicht sogar gemeuchelt wird. Aber das ist natürlich auch auf der sexuellen Ebene natürlich viel interessanter als so ein Rucola. Aber das ist doch auch wieder so ein ewiges Mädchenmysterium, ne? Das ist doch diese Geschichte. Warum nehmt ihr immer den Typen, der nicht gut für euch ist? Mit größter Wildheit auf Menschen und Tiere los, stürzten in die Häuser hinein und tränken das Bier aus. Mir schwindelt. An der Grenze zwischen Livonien, Litauen und Irland. Wir müssen auf die Jagd. Und Graf Hugo sollte mit uns reiten. Er ist ein rechter Nimrod. Im verschneiten Winterwald die was eisige Gebirg. Auf zur Werwolfhatz. Nach einigen Tagen würden sie wieder zu Menschen. Trist ist mein Leben, seit du uns verlassen hast, geliebte Ligeia. Dein Kruzifix soll mir nun Waffe werden. Gebe Gott, dass ich nicht deine Totenruhe störe. schmilzt er hin, unser Heiland. Der Himmel sei uns gnädig. Herein, wenn's kein Strolch ist. Sieh da, Graf Hugo, so wohl gelaunt. Ihr gießt Silberkugeln, so geht ihr mit uns auf die Jagd. Im Namen des Allerhöchsten, ja. Wir werden den Fluch austreiben. Ein für allemal. Wir brauchen jeden Mann. Zumal einen guten Schützen wie euch. Wie ist euer Befinden heute? Immerhin bin ich auf den Beinen. Heute gilt es. Vater, lasst mich mit euch reiten. Keine Frau soll mir erleiden, was der guten Gottliebin und dem armen Zigeunermägdelein geschah. Das wird keine Sommerfrische, liebe Tochter. What the fuck? In den eisigen Wäldern haust der Satan selbst. Gott verdamme seine Augen. Dereinst habt ihr mich gelehrt, das Terzerol zu führen. Und zu reiten verstehe ich auch, das wisst ihr wohl. Heute gilt es. Zu deinem eigenen Besten sollte ich Strenge walten lassen. Was würde deine Mutter Ligeia sagen, wenn sie mich so willenlos sehe? Bitte. Oh, du alter Rechthaber. Dann sei es. Yes. Steht der Herr uns bei. Vergiss nicht die Wolfswurz. Die Bestien fürchten sie wie das Weihwasser. Der Eisenhut. Aconitum lycoctonum, seid bedankt, trefflicher Knappwurst. Es gilt, keine Zeit zu verlieren. Ich sehe einen bösen Mond aufgehen und schon bald ist es zu dunkel in den Wäldern da draußen. Yes! Es handelt sich hier wohl um die Art Aconitum lycoctonum aus der Familie der Hahnenfußgewächse, den Wolfseisenhut. Vermutlich rührt die lateinische Bezeichnung von dem Berg Aconitos im kleinasischen Pontos her. Dort selbst soll der heldische Herakles den dreiköpfigen Höllenhund Kerberos aus dem Hades geholt haben und wie der gründliche Hilderich schreibt, als jener ihn endlich an das Tageslicht gebracht, so habe er bei Erblickung desselben zu speien angefangen, wovon hernachmals das Aconitum, welches ein giftiges Kraut ist, erwachsen. Aus dem wölfischen Geifer der Bestie folglich spross die Pflanze, die seither auf so viele Namen hört, Englisch Wolfsbane, auch Womansbane, Deutsch Hundstod, Wolfswurz oder Teufelswurz, Schweizerisch Giftrot und Französisch Étangle Loup, Wolfswürger. L'esprit de l'homme s'harmonise avec la nature qui l'entoure. 2005 wurde der Eisenhut zur Giftpflanze des Jahres gewählt. Et pour mon compte, je ne sais rien de triste comme une forêt chargée de givre et secouée par la bise. Les arbres ont un air morne, pétrifié, qui fait mal à voir. Hier sind Fußabdrücke. Zwei Menschen. Seht, dort drüben unterhalb der Steilwand. Wo die Baumgrenze endet? Ja. Ich sehe zwei Gestalten, gebückt und in dicke Kleidung gehüllt. Was suchen Sie? Sie wollen hinauf zum Hochtobel. Vorwärts! La nuit était venue. Comme il arrive presque toujours après une claire et froide journée d'hiver, la neige recommençait à tomber. De larges flocons venaient se fendre sur la crinière de nos chevaux, qui hennissaient doucement et doublaient les pas, excités sans doute par la branche du gîte. Wer seid ihr? Dreht euch um, ich befehle es! Weissagungen, Handlesen, Aura schauen. Wollt ihr die Zukunft wissen, Graf Hugo? Die alte Zigeunerin. Wir suchen einen Mörder. Wer ist das neben dir? Zur Erde fällt der Regen, ins Meer gießt sich der Fluss. So fließen auch die Tränen zum vorbestimmten Schluss. Graf Hugo, es ist, wie ich es gesehen habe. Heute seid ihr bereit, euer Schicksal zu treffen. Dreh dich um, mein Sohn, und begrüße deinen Vater. So sei es. Wohlan, Leontine. Die Zeit ist gekommen. Dies ist dein Halbbruder. Boah, jetzt wäre mal kurz so ein Paralleluniversum super. Hör zu, meine Tochter. Als ich Ligeia, deine geliebte Mutter, verloren hatte, zogen viele einsame Jahre ins Land. Und ein Mann ist ein Mann. Oft habe ich bereut, dass ich der Verblichenen dies eine Mal untreu geworden bin. Aber ich stehe zu allem, was ich getan habe. Das ist irgend so ein Hormonding. Das Testosteron hat immer recht. Was ist dir daran so sympathisch? Nur deinen Sohn wolltest du nicht sehen. Meiner Unterstützung konntest du stets gewiss sein, Maleva. Du musst verstehen. Ein Mann meines Standes. Er trägt das gleiche Mal wie du. Ich wollte mit ihm hinauf in den Tobel und das Wolfskraut brocken, das nur dort blüht. Aconitum vicoctunum. Denn der Mond ist unerbittlich und Hugo braucht Schutz. Was sollen wir nun tun? Es hilft nichts. Es hilft nichts. Nein. Lass ab, Vater. Tu es nicht. Was ist das für ein Zeichen auf eurer Stirn, Graf Hugo? Es hilft alles nichts. Sollte man nicht die Polizei einschalten? Woher wisst ihr, ob er der Mörder... Dein Weg war voller Dornen. Doch trifft dich keine Schuld. Zur Erde fällt der Regen, ins Meer gießt sich der Fluss. So fließen auch die Tränen zum vorbestimmten Schluss. Dein Leiden hat ein Ende, mein Sohn Hugo. Jetzt findest du Frieden. À mesure que nous avancions, les chaînes devenaient plus rares. Quelques bouleaux, toits et blancs comme des colonnes de marbre, apparaissaient de loin en loin, tranchant sur le vert sombre et mélèze. Ich laufe durch den Winterwald. Lorsque tout à coup, au sortir de fourré, le vieux bourg dressa brusquement devant nous. Der Vollmond erleuchtet den Boden. Sa haute masse noire piquée de points lumineux. Ich brauche sein Licht nicht. Ich kann auch im Dunkeln sehen. Am Waldrand nehme ich Bewegung wahr. Geräusche, Gespräche. Ich schleiche mich an. Die Menschen haben sich zerstreut. Nur eine junge Frau ist noch unterwegs. Sie nimmt den Weg durch den mondhellen Wald, geht eilig, sieht sich häufig um. Ich komme schneller, als sie es wahrnehmen kann. Ich reiße sie um, durchbeiße die Schlagader, teile den Rumpf mit einem Klauenhieb und setze ihr wölfisch zu, während das Blut rhythmisch aus ihr pulst. Dabei sehe ich ihr ins Gesicht und erkenne mit einem Teil meines menschlichen Bewusstseins Leontine, meine eigene Tochter. Und selbst das wird ja noch entlastet, ne? Auch da kann er ja gar nichts für, eigentlich. Die Säfte schießen und die Hormone wollen's und... Ein Mann ist ein Mann. Ach, ist mal die Tochter dazwischen geraten. Die Gottlieben ist tot. Was? Die Gottlieben ist tot. Ein Zigeuner, wenn die Zigeuner da sind. Ihr lieben Leute, ihr vergesst, dass das erste Opfer ein Zigeunermädel war. Die Zigeuner sind schuld. Halt! Weiche zurück, weiche nur bis hierhin. Warten Sie die Kontenance. Aber wenn man ihn sich doch jetzt so anguckt, er wirkt sehr friedlich und ich kann ihn das mir überhaupt ja nicht so gewalttätig. Das ist ja unheimlich. Das ist ja das, wo man... Was Sie meinen, ich bin so sowas wie ein schlafender Serien. Ja, genau. Ach so. Ich bringe euch alle hinter Gitter. Leontine! Tochter! Komm! Vater, was ist euch? Den allergrausigsten Traum hatte ich heute Nacht. Mir träumte, ich hätte umgebracht, was ich am meisten liebe. Dich, mein Kind. Ach, warum straft mich Gott? Alles war doch nur ein Traum, liebster Vater. Beruhigt euch. Alles stand so plastisch vor meinem Auge. Die ganze abscheuliche Tat. Ich kann noch immer nicht glauben, dass es nicht wirklich war. Das ist dir, schwarze Gaune. Ich lasse euch zur Ader, Graf Hugo. Oh, das schon wieder. Spart euch das Blutvergießen. Ist so bescheuert. Behaltet eure Egel und Schröpfköpfe. Es hilft hier alles nichts. Vater! Er ist tot. Wie ist ihm das so schnell gelungen? Er hatte das Terzerol neben dem Bett, geladen mit Silberkugeln. Er hat sich selbst gerichtet. Im festen Glauben, dass er der Werwolf sei. Sieh, auf seiner Stirn. Das Pentagramm. Sollte der Fluch ein Ende gefunden haben? Es verdienen in dem Bilde der Lykanthropie verschiedene Erscheinungen einzeln unsere Aufmerksamkeit. Die älteren Schriftsteller, welche sie im Allgemeinen anführen, stellen sie kurzweg als eine Abart der Melancholie dar. Offenbar sind aber Lykanthropen selbst fest von der Umwandlung ihres Körpers überzeugt. Dass bei manchen eine perverse Sensation der peripherischen Hautnerven da ist, darauf scheinen mir die Angaben von dem Wachsen der Haare zu deuten. Gegeben den 30. Dezember im Jahre des Herrn 1856. Als die aufgebrachten Dorfbewohner mit lodernden Fackeln am Lager der Zigeuner ankamen, stellten sie fest, dass die Sippe in der Nacht weitergezogen war. Sie ward seitdem nie mehr unter der Wolfsburg gesehen. Gräfin Leontine freite ihren Wolfgang und Jahr für Jahr ging ins Land, ohne dass eine weitere Mordtat das stille Tal heimsuchte. Die hier geschilderten Vorgänge ereigneten sich im gestrengen Winter des Jahres 1856-57 innerhalb weniger Vollmondnächte auf der Wolfsburg und im trauten Dörflein W., das zu ihren Füßen liegt. Hugo der Wolf, eine Steampunk-Romanze. Von Ulrich Bassange. Mit Lars Rudolf als Graf Hugo von der Wolfsburg. Wo ist mein Portemonnaie? Friederike Kempter als Fräulein Leontine von der Wolfsburg. Boah, jetzt wäre mal kurz so ein Paralleluniversum super. Doris Wolters als Gottliebin die alte Amme. Ach, mit Freuden. Ich eile. Wolfgang Pregler als Schildknecht Wildhüter des Grafen. Noch von dem alten Geneva? Och ja. Raphael Klamer als Dr. Vrukolak. Ich bin der Arzt. William Kohn als Knappwurst Bibliothekar. Vergesst nicht die Wolfswurz. Jaka Preksawetz als Zigeunerin. Hier hinaus, bitte. David Rott als Inspektor. Ich bringe euch alle hinter Gitter. Ulrich Bassange als Bastardsohn. Sowie Wolfgang Roth, Holzblasinstrumente. Tobias Weber, Bratsche und E-Gitarre. Georg Karger, Bass. Jogo Pausch, Schlagwerk. Und Dieter Hebben, Geräusche. Technische Realisation: Benno Müller vom Hofe, Sebastian Nohl und Daniel Dietmann. Vorher schon. Musikaufnahme: Michael Gerlach. Regieassistenz: Pia Frede. Regie und Komposition: Ulrich Bassange. Auch wenn du solche Fantasien haben solltest, würdest du die niemals in die Realität umsetzen. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2014. Dramaturgie Martina Müller-Wallraff. Hugo der Wolf, eine Steampunk-Romanze von Ulrich Bassange. Wenn Sie wollen, können Sie das Hörspiel auch nachhören und herunterladen aus unserem WDR-Hörspielspeicher auf hörspiel.wdr.de. Und wenn Sie wollen, dort auch gleich unsere Hörspiele abonnieren, so verpassen Sie keines mehr.